muss mich konzentrieren. Über was reden wir noch? Über das tut man ja. Heading Talks. Ja, habe ich das Heading Talks gehört? Ich höre jetzt nur mehr Essen. Das ist furchtbar. Das ist arg. Heading Talks, habe ich gesagt. Heading Talks. Heading Talks. War die rumkugeln hast. Wir sind so grausig. Ja. Wieso? Ist ja voll laut. Kannst du drücken, ein bisschen lauter reden? Ja, hast du das Mikrofon überhaupt eingeschalten? Ja, ich hätte ihn nämlich wirklich auf. Ui, jetzt ist aber sehr, sehr laut. Hä? Probieren wir es noch einmal. Tun wir es so, als würden wir ins Intro einreden. Und uns dabei gegenseitig kurz ein Prost uns zu. Hallo, liebe Biene. Hallo, lieber Hansi. Wer seid eigentlich? Das weiß ich auch nicht so genau. Zielt sich jetzt zum Eiskaffee. Hallo, Hansi. Hallo, Biene. Hallo, zum Eiskaffee Light. Ja, na, du hast Fasten, hast du zu mir gesagt, das ist Heilfasten, oder? Ja, na, mir geht's eh. Hast du eh gesehen, wie es mir geht? Ich bin die ganze Zeit... Hagen das statt Hunting Dogs. Ja, genau, hätten wir das. Hagen das? Ja. Warum? Ja, weil man das jedes Jahr einmal machen sollte, es gut ist und es passt zeitlich gerade gut rein. Am Wochenende wird gefeiert. Also du bist dann am Wochenende schon wieder fertig? Der Bekannte feiert am Wochenende Geburtstag. Echt? Wer das soll sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Zeit. Da bist du aber schon wieder fertig? Nein, da bin ich noch nicht fertig. Da muss ich, ja, da genügt ein Glas oder zwei Gläser Wein genügen da. Ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Darm, was da passiert. Ich habe gestern, ich habe vorhin relativ heißes, großes, einen großen Becher mit Tee getrunken, mit Milch drinnen. Mhm. Diesen David Rio-Tee, den du mir über Prime organisiert hast. Wer? Ich weiß von nix. Der zuckerfrei ist, aber eigentlich genauso viel Kalorien hat fast wie der andere, wie der mit Zucker. Wegen Stevia oder was ist denn? Nein, da ist irgendwas anderes drin, was aber trotzdem Maltodextrin ist. Was ist das für ein Tee? Das kennt man eh schon aus dem Sonnen. Dextro Energy! Maltodextrin. Was ist denn? Ja, das ist David Rio Tee. Was ist das für ein Tee? Was kann das, der ist wasserlöslich und sehr, sehr wohlschmeckend, aber wahrscheinlich ist es ein Pulver oder was? Wenig gesund. Ich glaube, der ist schlechter wie Kaffee, also ungesund. Und ich habe diesen Tee getrunken, langsam, Schluck für Schluck, sehr warm und jedes Mal, es war total still. Und immer so, jetzt wollen wir das speiben. Mein Morgen hat ganz eigenartige Geräusche gemacht. Du isst gar nichts. Naja, das ist zu viel gesagt. Also ich habe heute... Ich wollte mal so wie, bei dir hat es glaube ich heute Schinkenfleckerl, oder? Schinken? Ja, es war mehr so ein Nudelauflauf. Ist da Kraut drin, die Schinkenfleckerl? Ja. Okay, ich habe mal Kraut, Schinkenfleckerl gemacht. Krautfleckerl. Und dann sind wir ganz viel Kraut überblieben und das habe ich dann püriert und das habe ich dann mit Wasser versehen und dann ist so eine schlatzige Flüssigkeit, die total grauslich ist gewesen. Die habe ich dann eingefroren. Und die haben jetzt dann... Wir sind schon wieder am Anfang. Du hast schon wieder, Entschuldigung. Und die haben wir dann, habe ich schon wieder gepitcht. Wieso hast du nicht einen Krautstrudel draus gemacht oder so? Ja. Daran habe ich nicht gedacht. Oder einen Krautsalat. Ja. Nein, ich mag keinen Krautstrudel. Krautsalat? Ja, wir lenken vom Thema ab. Eigentlich geht es darum, dass... dass genau, er das eingefroren hat. Das Kraut wunderbar wirkt, wenn du leer werden möchtest. Okay. Mhm. Deswegen gibt es so diese Krautsuppen-Diät. Es gibt ja genug Literatur zu dem Thema. Eigentlich braucht man sich nur die wichtigen Sachen rausschreiben. Die Deutschen sagen zum Kraut Kohl, gell, oder? Ja. Weiß ich nicht. aber das weiß ich nicht. Also du isst jetzt Kohl. Wirklich nichts außer dieser Kraut. Ich habe mich in der letzten Zeit nur flüssig ernährt, die letzten zwei Tage. Boah. Prost. Mit Eistee. Naja, Kaffee. Obwohl am Tag 0, das war der Dienstag. Und Tag 0 bedeutet kein Fleisch mehr, weil sonst, wenn du Fleisch isst und am nächsten Tag aufhörst am Essen, dann das ist ein bisschen brutal für den Morgen. Also? Ja, das tut weh. Der braucht noch mehr. Und selbst dann, wenn du wieder anfängst, sollst du einmal ein paar Tage kein Fleisch angehen. Mhm. Weil da braucht wirklich der Körper, das braucht was. Es ist, geht halt darum, dass der Magen leer wird, dass alles leer wird, dass der Darm leer wird. Da kommt man auch um den einen oder anderen Einlauf nicht herum. Du hast einen Einlauf gemacht? Mhm. Mit Kamillentee? Nein, eigentlich mit Leitungswasser. Aber jetzt, was du sagst, mit Marillentee. Marillentee. Aber jetzt, was du sagst, Kamillentee, das wäre sicher keine schlechte Idee. Ich habe mir schon gedacht, ich bin ziemlich gut zu meinem Körper, weil es ein bisschen warm gemacht. Also ein Einlauf? Ja. Wie spannend ist das? Ja, das ich kenne auch Leute, die das gemacht haben. Habe ich noch nie gemacht? Nein, ich auch nicht. Das ist eine eklige Sache. Da kauft man so ein Zeug, oder? In der Apotheke gibt es da so. Ja, richtig. Das ist so ein Zubehör. Beutel mit so einem Schlauch und auch vorne des Dings. Aufsatz. Mhm. Ich spritzen. Und die tust dann ansetzen und dann geht's los. Erst das Wasser einfüllen und man glaubt gar nicht, was alles reingeht. Denke ich mal. Echt? 1,5 Liter, glaube ich, ist angeschrieben. 1,5 Liter. 1,5 Liter. Füllhöhe technisch bedingt. Und warte mal. Siehst du, ich weiß nicht, einen Tee, einen Honigtee soll man trinken, aber ich habe keinen Honig. Ich habe Honig. Da haben wir immer Süßstoff rein. Ich habe Milch. Und, aber es gibt ja so Detox-Tees. Das ist glaube ich, für sowas. Ja, ich glaube, mit Detox würde die Apotheke Geld verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt, weil... Das sind wahrscheinlich irgendwelche besonderen Tees, keine Ahnung, mit irgendwelchen Kreideln, die halt vielleicht helfen. Oder? Nein, ich glaube nicht, dass es Superfood ist. Chia-Samen sind Superfood. Ja. Ja, von wer ist Superman? Ja, genau. Ja, ist das was Chia-Samen heißen es, glaube ich. Es ist Chia-Samen. Wo ganz viele Vitamine drinnen sind. Angeblich, aber die sind alle Pestiziden. Die Ehefrau von Brad Pitt frisst das immer. Echt? Ist es die sich die Vagina? Ja. Was? Na, ja, wie heißt Sachen? Ja. Wohl wer heißt der Film? Nein, Moment, das ist wirklich wahr. Die blonde Frau von Brad Pitt, nicht die blonde Jennifer Aniston. Nein, davor, danach, dazwischen, ich weiß es nicht. Die von Sieben, die Siebenfrau. Ach, die Gwyneth Paltrow. Danke, genau, die hat gesagt, it's a good way to stay healthy to steam your vagina. Was heißt das? Dampfen, irgendwie dampfsauber. Es ist mit so einem Dampf-Vaporizer. Ich habe keine Ahnung. Warum die Leute? Ich weiß es nicht. Also echt, es ist ganz. Man muss das nachschauen und verlinken. Ich habe keine Ahnung. Aber die hat wirklich irgend sowas einmal gehabt vor nicht ganz so langer Zeit. By the way, wenn wir schon bei seinen Ehefrauen sind, die Jennifer Aniston ist jetzt von der Zeitschrift People zur schönsten Frau gewählt worden mit ihren 47 Jahren. Mit wem ist sie zusammen? Die Frau Bulldog. Wer ist die Frau Bulldog? Die Frau Bulldog. Bullock. Sandra Bullock, Mann, da glaube ich. Die war vorher die schönste Frau. Jetzt mit 51 ist doch verwelkt. Und jetzt ist die 47-jährige Jennifer Aniston, die jetzt, ich weiß nicht, wenn es da mal gelesen hat, Brigitte. Na, du hast gesagt, apropos Ehefrau, deswegen habe ich mir gedacht. Ja, sie war mein Brad Pitt alliiert. Ach so, ich war. Hast du Mrs. Smith nicht gesehen? Wieso war sie sowas nicht? Das ist die Jennifer Aniston. Jenny. Ihr seid halt alle jetzt schon betrunken. Der Tom ernährt sich eh nur flüssig. Wenn ich da jetzt so eine Rumkugel ist, dann bin ich es gewesen. Mann, bitte tu das. Nein, bitte. Dann nur für mich. Nein, es ist ganz furchtbar. Ich rieche das alles. Ja. Wie bei Gigi Bang Bang, der Typ mit der langen Nase, der Kinder riecht. Den haben wir aber auch schon gehabt. Der ist so diabolisch. Fangen wir mit was richtig Gutem an. Ja. Apropos Auto. Ich habe mir am Sonntag meinen ersten Grand Prix seit Michael Schumacher in Benetton angeschaut. Und das ist wahrscheinlich wirklich lang her, gell? Michael Schumacher fährt schon lange nicht mehr bei Benetton. Ja, und das war echt total spannend. Der fährt generell schon länger nicht mehr, also gar nichts mehr. Spannendes Rennen, ich werde mal die Vorgeschichte erzählen. Ich war daheim in Kärnten und ich habe mir wieder ein Computerspiel abgeladen, Tropico 5. Und ich bin in der Früh am Sonntag war es wahrscheinlich, gell? Nicht Samstag, Sonntag, in der Früh. Bin ich im Klavierzimmer gesessen, da steht der Fernseher und ich habe den Fernseher eingeschalten und habe Tropico eingeschalten. Du hast die Wahl gehabt, entweder Klavier spielen oder Fernseher. Nein. Ich hab gewusst, dass ich irgendwas fernschauen will. Und das war halt, da haben wir gedacht, Formel 1, gell? Habe ich sofort erkannt, das ist der kleine Vorarlberger, der redet. Christian Klien. Genau. Habe ich erkannt. Dann habe ich gedacht, ich habe schon ewig lange nicht mehr Formel 1 geschaut. Schauen wir es uns einmal an, weil er hat gesagt, das Rennen wird gleich starten. Dann haben wir gedacht, das ist das spannende Bärenrennen, gell? Mhm. Der Start, ja. Der Start. Und das Problem war aber gerade, wie sie gestartet sind, habe ich das Krankenhaus bauen müssen, deswegen habe ich nicht hingeschaut. Was für ein Krankenhaus? Na, bei Tropico. da muss man was machen. Da muss man, das ist ein Spiel. Ich habe eigentlich das nur eingeschalten, weil man gedacht im Fernseher, weil man gedacht hat. Multitasking ein bisschen üben. Na, ein bisschen nebenbei und so. Und ich habe dann jedes Mal, wenn die Stimme vom Moderator aufgegangen ist, habe ich dann hingeschaut. Ja. Es war eh ganz lustig. Ja, der Start war schon wichtig. Also, der Start ist immer wichtig und interessant. Hat mir jetzt halt nicht so viel gebracht, weil der eine, der zuerst gewonnen hat, hat dann einen Reifenplatz gehabt. Daniel Ricciardo hat einen super Start gehabt, ist wie eine Rakete vorbeizogen am... Ja, like a madman, he was coming like a madman. Nein, das war Daniel Quiert. Ja, ja. Das war der Coming like a Madman, it's racing. Der unverschämterweise da hingefahren ist, wo der Vettel gerade nicht gewesen ist und deswegen hat sich der Vettel beschwert, das weil er dann seinen Teamkollegen ins Auto gefahren ist. Weil man fährt, das ist ein extrem unsympathischer Typ. Der Daniel Vettel? Daniel Kwiat ist sehr, sehr sympathisch, aber ist Sebastian Vettel ist ist halt schon viermal Weltmeister geworden und, so, und bildet sich einiges ein wahrscheinlich. Aber jetzt ist der andere Deutsche da. Rosberg? Nico Rosberg. Rosberg ist momentan der WM-Führende. Wer ist da? Es könnte möglich sein. Mhm. Also die Buchmacher sind schon da. Die Buchmacher sind dabei. Also ich habe es nicht wirklich toll gefunden, muss ich leider sagen. Oh. Ja, es war... Ja, du bist halt kein Insider. Für mich gibt es viele interessante Details. Das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Mhm. Mir geht es dann wahrscheinlich so wie dir beim Eishockey-Match. Stimmt, apropos, ich war da Red immer Bull nur, Salzburg, bis was passiert. Ja, Red Bull Salzburg ist Meister. Beim Eishockey oder beim Fußball? Nein, Eishockey. Fußball interessiert mich nicht. Ah. Und ich werde es kurz machen, damit die Biene wieder mitreden kann. Nein, es ist super, weil auf bei Formel 1... Ich soll nämlich auch keinen Sport machen jetzt. Ja, du hättest mitrennen können. Ja. Das Formel 1 Fenster ist schon wieder zu. Frau Biene, ich kriege nur ein Ferrari-T-Shirt für dich, oder? Ja, genau. Ich habe mich so gefreut. Muss ich daheim nachschauen, schreibe ich mir auf. Also, Formel 1 Fenster ist wieder zu. Übrigens, Felipe Massa fährt noch immer. Fährt noch immer, ja. Voll cool. Ich glaube, der fährt dann nächste Saison auch noch. Wie alt ist der? Ja, der wird wahrscheinlich kann man schon 36, 36, so alt ist er noch. Kann man schon ein bisschen... Aber er ist halt nie richtig gut gewesen. Oje. Aber immer... Aber ich habe seine Helme aufgehabt. Immerhin. Wenn er immer mitfährt, kann er nicht so schlecht sein, oder? Es gibt momentan nur zwei Brasilianer und deswegen... Wieso gibt es ja Regeln von der FIFA? Es ist extrem wichtig, es gibt... Es muss immer ein Brasilianer, mindestens zwei Brasilianer und drei Deutsche müssen mitfahren. Naja, meistens da, wo er Grand Prix gefahren ist, es gibt ein österreichisches Team. Wen? Es gibt einen österreichischen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wen? Lauda. Der Lauda ist Aufsichtsratsvorsitzender. Bei Mercedes. Und der Toto Wolf, der Teamleiter von Mercedes, ist auch Österreicher. Nur haben wir halt keinen Fahrer. Und was ist das österreichische Team? Red Bull. Ah, ja, stimmt. Gut. Was sonst in Österreich? Haben wir jetzt gar nicht gedacht. Eishockey. Genau. Mal wieder bei Red Bull werden. Genau. Salzburg ist Master und es passt schon. Ich bin damit ganz zufrieden. Ich freue mich auf die nächste Saison, die dann im Herbst starten wird. Mhm, das ist immer von Herbst bis Frühjahr, oder was? Genau. Verständlich. Wie hat denn eigentlich der Club vorher geheißen, der jetzt Red Bull heißt? Das war irgendein kleiner Hinterhofdeichverein. Also das war jetzt nicht so wie beim Fußball, wo sie die Lizenz gestohlen haben, angeblich, was ja auch Blödsinn ist. Mhm. Man hat jetzt die Aircodes nicht gesehen. Ich mag sie noch einmal, damit man sie sieht. Naja, ich weiß nicht. Also das war leider beim Eishockey, war vorher keiner da und dann haben sie die... Man fällt auf, die gehen sehr, sehr systematisch vor, damit sie gut da stehen. Naja. Also erkennen sie halt nur bei der Formel 1, wo sie den besten Konstrukteur geholt haben. Ja. Und jetzt haben sie einen schlechten Motor und jetzt haben sie in Ilion, der eine Firma Ilmor hat. Jetzt kriegst du den Motor und der verbessert den dann angeblich. Ja. Aber wir sind schon wieder... Nein, bleib. Bei Red Bull wird es wahrscheinlich genau dasselbe sein, dass sie einen guten Trainer kaufen, viel Spieler einkaufen und... Ja, und los. Aber sie kaufen schon auch die österreichischen Spieler. Also sie haben zwar schon für Kanadier, aber einen relativ soliden Österreicher Stamm, muss man sagen. Mhm. Aber also so weltweit sind die Österreicher da irgendwie super? Eishockey, nein. Und wie patriotisch ist der KAC? Der KAC hat die gleiche Strategie wie Salzburg. Ein paar Kanadier, ein paar Österreicher, ein bisschen Eigenbau. Tschechen? Nein, gar nicht so viel. Jetzt haben wir einen tschechischen Tormann. Glaube ich halt, er heißt Tomáš Dubáš. Wie lange kann eigentlich so ein Eishockeyspieler? Eishockeyspieler. So ein Eislaufspieler. Wie lang hält sich der? Wie lang ist die Form? Naja, der, so Koch, bis die Mitte 30er? Der Koch zum Beispiel, der hat mit 16 angefangen in der Kampfmannschaft. Der ist beim KAC. Und der ist jetzt 32 und ist noch immer beim KAC. Oder ist eigentlich lang. Schon wieder. Mhm. Ja, der ist lang. Und der macht die Lebenszeit schon. Ja, und der spielt länger in der Kampfmannschaft als er Karneval. Sozusagen. Also der macht das. Ist es nicht der Torwart? Nein, der ist nicht der Torwart, das stimmt. Aber macht man sich da nicht, haben wir jetzt schon mal geredet drüber, was man sich da so hinmacht? Alles. Eben. Aber es geht eigentlich, dadurch, dass du ja nicht durchgehend spielst. Du kannst ja während dem Match wechselst du ja permanent. Die Zähne oder was? Blöder Witz. Nein, du hast, das ist nicht so wie beim Fußball, wo du eingesetzt wärst und dann musst du durchspülen. Du kannst für 10 Minuten spülen, du kannst zum Beispiel so wie der Raduschny, mit wem hat er das gemacht? Den Namen vergessen. Wo es mit irgendeinem, den hat er keine einzige Sekunde spülen lassen. Mhm. Als Strafe, weil er so schlimm war. Mhm. Was hat er angestellt? Ja, dann anderen Stecken im Bauch gehabt. Das hört man nicht. Mhm. Und das heißt aber nicht Stecken, oder? Nein, das heißt Schläger. Okay. Ja, nein, ich wollte nur nachfragen. Den Stecken hat er in den Bauch gerammt. Und der Raduschny hat das rechne ihm hoch an, das ist der Trainer von Salzburg. Mhm. Der hat ihn dann nicht spülen lassen, das nächste Spiel. Mhm. Was ziemlich cool ist. Weil die Schiris haben es halt gesehen, haben halt ja 5 Minuten gegeben und der hat gesagt, kriegst noch was von mir auch noch drauf. Geil. Aber egal. Naja, Formel 1, ich bin wieder zurück, gell? Ich wäre nicht so. Haben wir eigentlich ein Moderator? Ja, das bin ich. Magst du das nicht? Ja, magst du den Sponsor ansagen? Den Sponsor muss ich ansagen. Ja, das ist ja deine Aufgabe. Okay, weißt du was? Ich werde jetzt wieder meine Stimme verstellen und so reden wie du und dann werde ich den Sponsor ansagen, okay? Und los. Es klingt wie im Konzertsaal. Es klingt wie im Konzertsaal. Aber nur dann, wenn alles stimmt. Die Wallis am Graben sorgen dafür. Das neue Hi-Fi-Studio. Die Schallplattenwiege. Die Musikkassettenwiege. Telefon 52 32 53 520108. Ton angebet am Graben. Das habe ich gut gemacht, gell? Mhm. Kann richtig gut vorlesen. Ja, Musik, gell? Also David Bowie hat Geburtstag gehabt. Vor kurzem hat noch jemand Geburtstag gehabt und die Biene hat da eine sehr, sehr erschreckende, zu dir darf ich schon Biene sagen, oder? Ja. Ja. Sehr erschreckende Tradition in österreichischen Lokalen entdeckt. Biene, was ist da passiert? Es wurde mir nahegetragen. Mir hat man das gestern erzählt. Mhm. Das war nämlich genau gestern. Gestern war der 20. April. Genau. Dass man am 20. April in diversen Lokalitäten, wo es anscheinend sonst oft an nichts, also in Lokalen, wo es oft die kein Mittagsmenü oder so anbieten, die dann auf einmal Eiernockerl mit Salat anbieten. Mit grünem Salat. Mit grünem Salat, ja. Mhm. Warum das? Weil das die Lieblingsspeise des Geburtstagskindes. Ja, das habe ich heute getweetet bekommen. Der Armin Wolf hat das getweetert. Wäre ja, interessant, welche Lokale das machen. Ne? Im Weißmagazin war ein Artikel. Ja, bitte, lies vor, welche Lokale. Tu mal public shamen. Wer sind die Nazis? Da steht drinnen. Warte ganz kurz. Ich möchte vorher noch disclaimen. Eiernockerln sind was Feines. Nur nicht am 20. April. Als symbolischer Akt muss man sie da meiden. So wie Rumkugeln. Das Weißmagazin hat einen Artikel dazu. Und da steht zum Beispiel. Bernis Wirtshaus, morgen am 20. April haben wir Eiernockerl mit grünem Salat. Café Zip, heute gibt es Eiernockerl mit grünem Salat. Wirtshaus am Wasserpark, 20.04.2016, unser Menü, kräftig gering Suppe mit Gemüsestrudel, Eiernockerl mit grünem Salat, Mahlzeit. Pizzeria Don Pablo Wien. Wobei, die Rindsuppe passt nicht dazu. Ja. Und da steht auch, keine Lust, sich einen herzustellen, wir übernehmen das gerne für Sie. Grießnockerlsuppe, Butengeschnetzel des Züricher Art mit Teigwaren und Eiernockerl mit grünem Salat. Wie war es, die Eiernockerl als Beilage zum Zürcher Schnetzelten oder was? Nein. Und dann steht noch am Stammlokal der Identitären Bewegung, das Schmankerlspitz in Wien-Simmering, hat seine Tageskarte nicht online. Aufgrund der bekannten rechtsradikalen Stammkundschaft haben wir auch hier angerufen, um nachzufragen, was am 20. April serviert wird. Hallo? Das ist jetzt das Gespräch. Telefonprotokoll. Also, ja, hallo, habt ihr eine Tageskarte heute? Die Antwort war, ja, Eiernockerl mit grünem Salat gibt. Antwort, okay, danke. Das finde ich extrem gut, dass das noch da steht. Das Wirtshaus am Wasserpark hat sich aber, da steht Update 21.04., also ist heute dazugekommen, hat sich distanziert von jeglicher brauner Ideologie. Und das war Zufall praktisch. Anscheinend war das ein Zufall. Ja, kann aber auch passieren. Ich meine, Eiernockerl ist ein klassisches österreichisches Gericht. Ja, und wenn man das als klassisches Lokal sozusagen serviert, dann... Naja, wenn man es nicht weiß, also du hast es bis gestern, das ist ja auch nicht gewusst, oder? Nein, ich habe es nicht gewusst, also... Und ich habe es schon gewusst und weißt du, warum ich das gewusst habe? Weil ich sehr viel mit der Rettung durch Wien gefahren bin. Und wie erfährt man das dann? Das ist wieder für ein Beisel. Nein, man redet viel mit den Leuten und die Leute erzählen das an. Du Hansi, wie machst du deine Eiernockerl? Wie meine Eier. Ich habe einen Spätzlehobel natürlich. Ja. Aber wenn du machst du deine Nockerl selber? Ja. Ah, okay. Ah, wie machst du deine Nockerl? Ich kaufe mir so einen Supermarkt. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Ist nicht so schwer. Es ist echt. Es zahlt sich Vollgas aus. Es schmeckt voll gut, ja. Ja. Du musst den Tag machen, gell? Also, es ist jetzt der 21. April, das heißt, wir sind keine Nazis. Ja. Wenn wir Eier noch kein Rezept sagen. Jetzt kann man schon wieder essen, ja? Jetzt kann man es wieder essen und wieder von Rezepten erzählen. Auf die Schnelle, was kommt denn da gerne? Ei, Wasser, Mehl, Salz. Okay, und wie viel das ist, das habe ich jetzt nicht so im Gefühl. Ich mache das immer so irgendwie ein bisschen Wasser. Im Gefühl. Kein Topfen. Nein. Es ist einfach nur eine Nudel praktisch. Und dann machst du halt so, dass der Tag halt richtig schön wird. Wie viel Eier? Weiß ich nicht, abhängig vom Mehl. Es gibt sicher ein gutes Rezept im Internet. Ich wüsste jetzt von der wie tust du? Menge du her. Menge? Ich schaue meistens nach. Und die Hobel, so. Du hobelst. Na, ich habe einen Spätzlehobel. Das ist so ein längliches Metall. Also, schaut aus wie ein Sieb mit Lächeln. Und da sitzt ein Kistel drauf. Und mit dem Kistel kannst du hin und her fahren. Bei mir sitzt ein Kistel drauf. Jetzt warte mal, erzähl von meiner Hobel. Wenn ich hobel. Okay. Und da tust du einen Tag rein und dann fährst du hin und her und das tropft dann durch und das dann kommen so kleine Tropferlein. Genau, im Topf. Und dann lässt sie ein bisschen drinnen, wenn sie dann wieder aufkommen und schon gut ausschauen und sagen, Hilfe, Hilfe, hol das raus. Dann holst du sie raus. Mit einem, wie heißt das? Abseilsieb? Mit einer Schaumkelle. Genau, mit einer Schaumkelle. Die Biene halt wieder mal. Und dann tust du sie am besten gleich in die Pfanne mit Butter. Okay. Und dann schlagst du ein Ei drüber. Genau. Noch einmal Ei. Und dann kommt irgendwas dazu. Salz und frischer Pfeffer. Frisch Moment, kein Käse? Ich tue immer Käse reinhobeln. Ja, Käsespätzle, dann könnte das. Das doch viel besser, als wäre Spätzle. Ja, aber dann tust du das noch in den Ofen rein. Dann tust du das noch überbacken. Dann musst du es noch überbacken. Mit Apfelmus. Überbacken? Das ist Apfelmus? Ja, der Vorarlberger ist. Apfelmus würde ich jetzt nicht dazu der tun. Der Vorarlberger ist das so. Wird das eigentlich Käsespätzle gut gewürzt? Und die Vorarlbergerin. Ah, das wird überbacken, deswegen schmeckt es manchmal woanders als wie bei mir. Deswegen schmeckt es manchmal woanders als bei mir. Woanders als bei mir. Naja, wenn du Käsespätzle bestellst, dann kriegst du die meistens überbacken. Das heißt, du machst Spätzle und du hast dann einen Käse dazu, eine Zwiebel, bla bla bla. Und diese Croutonsauce ist nicht gut. Croutonsauce? Was ist eine Croutonsauce? Nein, nicht Croutonsauce. Käse überbacken mit Kartoffel überbacken mit so. Heißt der nicht so? Croutons, was ich denke. Gratin. Das ist einfach nur überbacken halt. Das ist im Endeffekt schon er würde einfach gern von Essen reden. Ich glaube, das ist es im Moment. Es ist völlig egal. Weißt du, was du auch machen kannst mit deinen Spätzle? Du tust Rindfiletspitzen nehmen, gell? Ein Rindslungenbraten am besten, weil das ist das Beste. Du hast so klein schneiden, so ein bisschen schnetzeln praktisch. Ja? Scharf anbraten mit brauner Soße und dann hast du Boeuf Stroganoff, wenn du zu deinen Spätzle dazu tust. Ich habe jetzt gerade einen ganz obskuren Gedanken. Stell dir mal vor, du Essen. Isst. Du isst eine Lunge und das Schwein oder das Rind hat einen Lungenkrebs gehabt. Glaubst du, kannst durch diese. Weil es viel geracht hat. Vom Racken in Stall der Feinstaub, ne? Vom Hai. Nein, meinst du, dass man Lungenkrebs vom Schwein übertragen kriegt? Ja. Wenn es tot ist. Kann man mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Schweine, die Krebs haben, geschlachtet werden. Wahrscheinlich gehen Steuern zu lang. Außerdem, Beispiel ist ja, isst man die Lunge vom Schwein? Das ist doch Rindslunge. Also nicht. Lungenbraten. Weiß es nicht. Nein, Lungenbraten ist was anderes. Lungenbraten ist das, was der Deutsche als Filet bezeichnet. Ja, das ist ja keine Lunge. Das ist Fleisch. Das ist nur Fleisch, das halt neben der Lunge liegt. Deswegen heißt es Lungenbraten. Okay. Lokalisation. Kennt ihr Kaiserfleisch? So wie der Genfer See nicht aus Genf besteht. Kaiserfleisch? Ja. Wenn in der Kaiserzeit ein Kind auf die Welt gebracht worden ist, ein kaiserliches Kind. Achso, jetzt ein bisschen so. Ich stelle mir jetzt ganz grausige Sachen vor. Es hat was mit Plazenta zu tun, ich will es nicht wissen. Ja, es hat nichts mit Plazenta zu tun. Aber doch ein bisschen grausig. Mir ist gerade alles hochgekommen, so wie gestern. Was ist denn passiert? Ja, gestern bin ich mit einer Hochschaubahn gefahren, aber das erzähle ich später. Ja, gerne. Erzähl mir vom kaiserlichen. Das soll man wissen, das kann man gut weiterziehen. Das ist Partygesprächsthema. Das kann ein Hansi am Samstag anwenden. By the way. Und Kaiserfleisch bedeutet, das Kind braucht einen Brutkasten. Es hat damals noch keinen gegeben. Sie haben eine Frau aufgeschnitten. Nein, das Kind in Fleisch. Eine Sau haben es geschlachtet und haben das Kind reingelegt, ja, weil es warm war. Und jeden Tag eine Sau. Und ja, die Sau haben es dann als billiges Essen dann weiterverkauft. Das war Kaiserfleisch. In und Gottes Namen. Ja, dann haben sie das Kind reingelegt in die Schweine. Das ist so wie die Husarenprobe ein bisschen, gell? Die kannst du dich nicht erinnern? Die was? Die Husarenprobe. Die Husarenprobe, die ist super, ja. Ein graues Kaiserfleisch. Aber, weil du naja, wobei auf der anderen Seite. Ist das Hochschaubahn, denn die neue am Prater, der Olympia? Die neue, genau, dieses Olympia-Ding, wo man 5 Loopings macht. Also ich habe eigentlich... Das ist jetzt mein Thema, wo ich nicht mitreden will, deswegen sage ich jetzt gleich, ich rede nicht mit. Und du redest nicht mit? Ah. Magst du sowas nicht? Ja. Bist du kein Freund von Hochschaubahn? Naja, bei mir ist es... Not at all. Da gingen die Nähte wieder auf, oder? Von deiner Knieoperation. Ich bin noch nie mit so einem Looping-Ding gefahren vorher. Ich bin mal als Kind so eine Hochschaubahn gefahren, so eine relativ langweilige kleine... Warum sagst du eigentlich Hochschaubahn und nicht Achterbahn? Ah, Achterbahn hast du, ich hab's nicht mehr gewusst. Sagen andere Leute dazu Hochschaubahn, oder? Nein, mir ist es... Ich seit gestern überlege die ganze Zeit, wie das heißt. Das ist mein größtes Problem. Gottes Namen. Warum hast du gegoogelt? Ich will Hochschaubahn. Wie heißt denn das Ding? In Broder hat ja jetzt Ding einen Namen. Olympia, glaube ich, München so irgendwie. Was ist groß? Olympia München, München 72. Ich wollte gerade sagen. Sie steht normalerweise in, nein, sie steht normalerweise in München. Ist so mit Gewichthebern und mein Gott. Da kannst du nur ein paar Stofftiere schießen mit der Maschinenpistole, mit der israelischen. Gibt's Ruhe. Also. Wirklich München 72? Nein, heißt sie nicht. Sie heißt, glaube ich, Olympia. Und es steht Groß München um, weil sie normalerweise in München steht. Und sie ist jetzt nur. Temporär. Sie ist jetzt nur da von Anfang April bis August oder so. Dann muss sie wieder aufs Oktoberfest. Und dann muss sie aufs Oktoberfest. Das ist die weltgrößte Achterbahn, die irgendwie transportabel ist. Weil die anderen stehen alle fix irgendwo. Das ist echt nur ein Platz gehabt. Wo steht denn das Ding? Da, was nicht letztens brennt hat vielleicht. Ja. ich kenne den Bruder nicht aus. Ich im Rennhäus, blaue. Den kann und ich weiß nicht genau. Also sie steht halt irgendwo da drinnen, aber ich bin jetzt nicht so Prater-affin. Ist ein bisschen verrucht, ne? Obwohl keine Prostitution mehr, die Geldbörsel reißen, ja, die Diebstahl gibt es wahrscheinlich schon noch, aber Messerstechereien waren ja noch früher, oder? Apropos, ich habe gestern eine Blutspende, aber keine unfreiwillige, freiwillige. Ich bin nämlich zuerst gekommen und wollte wieder mal zur Allergieambulanz überweisen. Während du fastest, dass du Blut spenden? Das hat sich gut gepasst, weil das war der erste Tag und am ersten Tag muss ich eh nüchtern bleiben fürs Blutspenden. Und dann hat die gesagt, Urinprobe auch gleich und dann machen wir gleich eine komplette gesunde Untersuchung. Urin gespendet. Ein Blutbild. Letztes Jahr wollte ich auch Urin, wollte ich Blutabnahmen wegen TTIP. Ja, meine ich wollte schauen, ob meine Zecken nur TTIP geeignet sind. Ja. Aber, und da gibt es mir gleich nochmal Blut abnehmen und sie gibt mir gleich so Urinschüssel mit. Mhm. So ein Probending. Und konnte das aber nicht auffüllen. Ja, es ist nicht gegangen. War nichts drinnen. Ich habe gesagt, ich bringe es beim nächsten Mal vorbei, wenn ich dann zur Besprechung komme oder irgendwann einmal zwischendurch. Dann habe ich das gemacht, also zu Hause in der Früh, ne, mittlerer Strahl. Ja, muss in der Früh sein und mittlerer Strahl, ja. Mittlerer Strahl. Fragen. Da haben sie, glaube ich, noch nie auf Ringprobe aufgenommen. Wohl. Ich finde es immer lustig, mittlerer Strahl. Also nicht der erste Tropfen, nicht der letzte, der in der Mitte. Nein, ich mache das. Ist der gute Strunz. Der gute Strunz. Zur Bock ein und schau natürlich, weil meine Ärztin, die hat ganz eigenartige Öffnungszeiten. Ja. Ob es offen hat und steht da Urlaub. 2 Wochen. Und ich habe ungefähr 30 Sekunden lang gedacht, gib ich das jetzt in den Kühlschrank? Shit. Am besten gleich in den Apfelsaft, da kann da nichts passieren können. Gell? Da kann nichts sein. Aber alter Marin, glaubst du, das ist dann nicht mehr dasselbe, oder? Beim Untersuch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal als Kind eine Diskussion zwischen meiner Oma und einer Freundin von der Oma verfolgt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber die hat irgendwie gemeint, sie lässt ihn Urin nicht mehr stehen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Im Klo oder was? Nein, ich glaube, sie ludelt in der Schüssel ein. Und 6 Feet anders. Ist es gelb, lasse stehen, ist es braun, kann es gehen. 6 Feet Under? Ja, der Nate war mal mit einer verheiratet, die Frau. Die Lisa, oder? Ja, das war eine andere. Er hat dann mit einer anderen was gehabt, mit einer Freundin von früher und das war so eine Öko-Tante. Ja, die hat diesen Spruch am Tisch. Ach so, echt? Am Klo gehabt, ja. An das kann ich mich nicht erinnern. Das ist gelb, Leber. Lass es stehen, ja, braun, kann es gehen. Lass es gehen. Bitte. Mutter seiner Tochter. Hat wohl jeder Six Feet Under schon geschaut da in der Runde, oder? Nein. Ja, schon mal lange, ja. Schau dir das bitte an, ich habe das großartig gefunden, du nicht? Am Anfang sehr, sehr interessante Serie und die ist dann immer schräger geworden. Das Beste. Und immer vermürbend eigentlich. Die letzten 10 Minuten waren großartig. Und ich hab schlimm gefunden, wie dann der Typ von der Oma, die dann noch einmal den Typen mit Volvo geheiratet hat, dass der dann mit der Zeit irgendwie verrückt worden ist, obwohl der total vernünftig gewirkt hat und dann immer schräger geworden ist. Und das ist dann so das erste Mal mitbekommen, wie dann Leute ihre Persönlichkeit verlieren und plötzlich komplett anders und ausklinken. Ich habe die Folge That's My Dog so echt dramatisch, das war schlimm. Das war der David, heißt der andere Bruder, gell? Der Homosexuelle. Der Homosexuelle, Christ. Der Massenmörder. Nein, nicht der Massenmörder, der andere. Das ist was anderes. Dexter. Ist aber derselbe Schauspieler. Der Dexter, ja genau, der Michael C. Hall. Wie der den Anhalter mitnimmt und den Horrortrip macht. Ah. Hast du den nicht gesehen? Drogen? Ja. Ah, ich glaube, ich kann mir... Boah, der war schlimm. Also, war das, wo die dann Sex gehabt haben? Nein, ich glaube, Sex war das Einzige, was sie nicht gehabt haben. Das wollte er auch haben, aber das ist dann nicht aufgegangen. Egal, 6 Feet Under, wie immer. Tolle Serie, muss man sich anschauen. Vor allem die letzten 10 Minuten sind jeder super. Jeder muss sterben, ne? Jeder muss einmal sterben, genau. Gestorben wird immer, heißt das, glaube ich, oder? Gestorben wird immer. Das ist auch ein Lieblingsspruch vor den ganzen Bestatter. Wie schaust du deinem Tod entgegen? Naja, ziemlich gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt die Suizid-Achterbahn. Hat mir nach meiner Achterbahnfahrt gestern jemand erzählt, dass es eine Suizid-Achterbahn gibt. Da steigt man ein und die fährt halt irgendwie so arg, dass du ohnmächtig wirst und dann stirbst. Und volle Garde beim Sterben. Boah. Naja, das hat nur jemand volle Garde beim Sterben. Das gibt es nicht echt. Ja. Aber solche Gedanken kommen da, wenn du da drin sitzt. Also ich hab gestern gedacht, das brauche ich nicht. Ich habe gesehen, es sind 5 Loopings, hab mir das einmal angeschaut. Aber man merkt, okay, das schaut jetzt in Wirklichkeit gar nicht so arg aus. Und dann war das erste Looping und ich merkte, scheiße, kann ich aussteigen. Das machen die absichtlich, damit man genug Zeit hat, sich vorzustellen, was jetzt noch ist. Nein, es ist so, dass es diese ersten 3 Loopings sind direkt hintereinander. Das heißt, du hast nicht wirklich Zeit zum Nachdenken. Und bei mir wirkt es voll gut, weil ich fange einfach an zum Lachen. Und ich sitze da drinnen. Du brichst ja den Hax und lachst. Ja. Du ertrinkst fast im Meer und lachst. Ja. Ich lache einfach immer. Und ich glaube, wenn es einmal so richtig schlecht geht, brauche ich einfach nur eine Runde Achterbahn fahren und die Gaude ist perfekt. Wie lange bist du in Bewegung? 2:20 laut Wikipedia. Geht das wieder zurück? Oder geht nein, du fährst einfach, es ist ganz spannend, weil du wirst nur die erste Strecke aufgezogen. Also, und der Rest funktioniert einfach nur so aus dem Schwung heraus. Oh. Das heißt, der Rest braucht keinen Strom sozusagen. Ich habe gesagt, das ist total nachhaltig eigentlich. Das ist ein Wahnsinn. Und du fährst dann die 3 Loopings durch, dann ein bisschen eine Runde, ein bisschen gemütlich und dann nochmal 2 Loopings hintereinander. Und dann wirst du doppelt gebremst. Also du fährst relativ lang herum und bis es dann also ruhig ist. Einen besseren Geburtstag. Ne? Also, das war super. Es war sehr lustig. Ich habe eine Gaude gehabt, dem Herrn neben mir, der hat die ganze Zeit die Augen zugemacht und ihm ist sein Frühstück aufgekommen, weil wir haben zusammen im Prater ein Picknick gemacht. Nämlich zuerst. Er hat nicht gespielt, aber. Hat das wieder runtergeschluckt? Das ist erst eine Frage. Aber er hat gesagt, es ist ihm bis so Mitte der Speiseröhre circa schon gekommen. Ja, wenn du da drin bist, verzwickt sich alles. Also du hast biologisch kannst nicht erst. Kannst nicht speimen. Na oh ja, okay. Du kannst schon, wenn es irgendwie so eine Mischung bist aus lässig, aber dann irgendwie grauslich. Also das war das Letzte, was du gegessen hast, meine Speibe. Es ist einer gestorben. Es sind, glaube ich, ein paar Sachen passiert. Wo? Was mit der Olympia? Bei dieser Olympia. Bei Olympia sind schon viele Leute gestorben eigentlich. Beim Bau, also hat dann kurz nachdem sie eröffnet worden ist, hat keine Ahnung, ist einer von diesen Technikern dort gefahren und hat sich nicht gescheit angeschnallt. Oh je, ist rausgeflogen. Und ist rausgefallen und war sofort tot. Kann man nur so dumm sein und sich nicht gescheit anschnallen in der Achterbahn? Ja, schau dir mal die Türkenboys an, mit dem Autodrom, die sitzen immer. Die sitzen da immer. Die Türkenboys, das machen aber übrigens die Wiener auch. Also, nein, die Türkenboys sind die Leute, die darauf aufpassen, auf die Fahrzeuger. Und die fahren dann immer so dumm. Und das ist aber jetzt nicht das, was ich den Prater beobachtet habe, sondern eigentlich so Kirmes. Wie sagt man da? Kirmes. Volksfest. Volksfest. Kirchtag. Das ist überhaupt das Allerärgste. Kirmes heißt übrigens Kirchmesse, also der Kirchtag. Ich weiß es ja. Kirchtag. Kirchtag. Und damals am Land, da hat es ja einmal im Jahr das gegeben. Und da sind sie immer gekommen, die Fahrenden. Und die haben immer die ärgsten Sprüche gehabt. Sowas wie, da wird der stärkste Neger schwach und solche Sachen. Echt grausig, Rassisten, gell? Das war 1993, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen damals wahrscheinlich. In den 90er Jahren am Städten? Am Städten? Weißt du nicht? Nein. Wo war das dann? Zwettl. Ah, in Zwettl. Gott in seinem Zorn. Auf Zwettl einsteig und fahren. Ich habe gedacht, dass du das Daggerter meinst. Das ist so eine riesige Schüssel. Ja. Ja. Wo du halt, du sitzt am Rand und das stellt sich auf und dreht sich. Und die coolen Kids stehen aber. Die coolen Kids stehen und die gehen dann in die Mitte und wer am längsten in der Mitte steht, der ist der coolste und von allen. Und die tanzen so herum. Genau, die tanzen dann im Daggerter. Von außen sehen manche Sachen total sinnlos aus, aber die Leute stehen innen drinnen ist cool, ja. Und manche Sachen sind überhaupt sehr, sehr schlecht besucht. Zum Beispiel? Ja, ich... Geisterbahnen. Ja. Echt? Ja, was ich sehr nett finde, ist dieses, ich habe schon wieder vergessen, wie es das heißt, da gibt es so einen Holzturm. Ja. Und da geht man, da kriegt man so ein Kaffeesackel und muss aufgehen und in dieser Rutsche, so Rutschen halt, wo man rutschen kann. Ist das. Eine Holzrutsche. Ja, die kenn ich aber. Und ich finde, das ist das netteste Fahrgeschäft, das es überhaupt in Prater gibt, weil es so aus Holz ist und so alt und schön. Und ich bin noch nicht. Kaffeesackeln kann man aber rutschen. Und wenn man unten ankommt, kriegt man eine Bussi. Dann sieht man an der Decke dann kann man die Radieschen von unten anschauen. Was? Weil da schaut man die Decke rauf und an der Decke sieht man die Radieschen von unten. Oh, das ist so schön. Lustig. Da gibt es irgendjemand, hat ein Buch veröffentlicht jetzt zum 250er Jubiläum. Das soll recht interessant sein. Recht viele, viele Geschichten darüber. Und aber das mit den Schaustellern? Nein, ja, Schaustellern. Fahrgeschäften, das ist halt auch nicht mehr so wie früher. Früher haben sie Sachen querfinanziert, dass die Ponys überhaupt nicht gut gingen oder das Karussell für die Kinder und dafür was anderes aber super geht. Mhm. Und jetzt mittlerweile wird das alles... ist aber eigentlich Clientel noch immer, aber es ist nicht mehr so wie früher. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ist ziemlich interessant, da irgendwie Einblick zu haben. Ja, das ist wahrscheinlich eine ganz interessante. Ja, ich wäre ja nicht auf die Idee gekommen, glaube ich, wenn ich nicht im Standard diesen Artikel gelesen habe über diese Achterbahnen, der halt mit den verschiedenen Achterbahnen gefahren ist. Und dann habe ich halt in den Prater gegangen und habe geschaut, was ich gern fahren möchte. Bin ja nur das eine gefahren. Okay, das werden wir nachmachen. Bin ich ja sonst nicht so. Heute? Da kann man sterben. Und sterben, ich weiß nicht, das ist ein ganz anderes Thema. Sterben, ja. Ich habe jetzt nämlich, Selbstoptimierungszwang hat sich losgetreten. Und ich tue jetzt an jedem Tag eine Dreiviertelstunde irgendwas lernen. Irgendwas Neues. Irgendwas Neues lernen oder was Interessantes lesen oder halt zumindest. Verkehrt rum die Stiegen hochgehen. Könnt ihr auch mal machen. Aber jetzt noch nicht, wenn. Nein, jetzt nicht, wegen Knie. Magst du eigentlich den Leuten was über dein Knie erzählen? Nein. Okay. Wobei, wohl schon. Hätte ansprechen aber sollen vielleicht. Man will jetzt ja nochmal über die Kryonik reden. Ah, und dann reden wir, weil es zum Thema passt, über Narkose. Genau. Gute Idee. Ich habe einen Artikel über Kryonik gelesen. Das bedeutet, Leute, was ist denn Kryonik? Einfrieren, oder? Ja, eben nicht. Es ist nicht einfrieren. Stay tuned. Was? Stay tuned, muss man jetzt sagen. Stay tuned, ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir so erwähnen, über was wir nachher reden werden. Das ist so für Hörer und Hörerinnen voll praktisch. Achso, jetzt kommen wir jetzt das erste Mal drauf, dass wir eigentlich einen Plan haben, gell? Ja, genau. Nein, dann jetzt ist es sehr gut. Wir müssen Ankündigungen machen, weil ich habe ganz viele Jingles, die müssen eingebaut werden. Okay. Und jetzt musst du was Freches sagen. Was Freches. Und die Jingles, sind die strafverfolgbar? Also... Nein, wie kommst du jetzt auf sowas? So haben wir alle Rechte an denen. Ich lasse mich nicht erpressen. Wird voll gut passen jetzt, gell? Ja. Jedenfalls. Kryogenik ist die Wissenschaft von Sachen einfrieren und aufdauen, glaube ich. Und Kryonik ist die Technik vorm Sterben sich zu präservieren, sozusagen, und sich dann aufwecken zu lassen. Sich zu preservieren. deswegen. Preserve, ich weiß nicht. Ja, es ist halt eben nicht einfrieren. Und sich dann wieder aufdauern zu lassen, wenn die Medizin irgendwas gefunden hat gegen den Krebs. Das ist im Prinzip für mich nichts anderes wie das, was die Pharaonen früher gemacht haben. Ja, aber das ist schon einfrieren, oder? Nein, wir sind nicht einfrieren. Es ist verglaseln. Vitrifizieren. Also in Formaldehyd einlegen, oder? Erstens heißt es Formaldehyd. Passt schon. Nicht Formaldehyd. Passt schon. Nein, es ist nicht einlegen in Formaldehyd, sondern es ist, die Körperflüssigkeit wird ausgetauscht mit irgendwas anderem und dann wärst du so glasmäßig. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Man sagt deswegen Formaldehyd, weil dann glauben die Matrosen, die das sonst austaufen. Sie dehydrieren dadurch. Das ist so wie Meerwasser. Das ist nämlich ein kleiner Trick von den gescheiten Leuten. Von den richtigen Chemikern, damit die Matrosen nicht trinken. Genau, weil die schmeißen das Bein, was da drin ist, raus und saufen das. Das macht auch keiner. Spiritus. Warum trinkt man nicht einfach Gin? Habe ich übrigens auch was gelernt über Gin. Naja, jedenfalls. Das ist wahr. Gin. Na, Gin. Nein. Ist gut. Was man nimmt den Haxen aus und trinkt diese Flüssigkeit, du bist viel grausiger. Das ist wie dieser kanadische Schnaps, wo der Zehen anstoßen drin muss. Ja, genau. Wie Ugly Cousin of Whiskey. The Ugly Cousin of Whiskey. Das ist der Mezcal. Mezcal. The Ugly Cousin of Whiskey. Aber das ist noch nicht so sehr verbreitet. Das ist dann, seit Strom gibt, machen sie das wahrscheinlich. Nein, das ist nämlich das Nächste. Du brauchst ja keinen Strom. Es wird dann schon alles aber gefroren in Liquid Nitrogen. Wie heißt das? Ach, dieses... Wie heißt Liquid Nitrogen auf Deutsch? Flüssiges... Disco-Nebel, oder? Ja, nein, nicht Disco-Nebel. Trockeneis. Nein, nicht Trockeneis. Keine Ahnung, weiß nicht. Jedenfalls bist du dann in einem Tank drin, gell? Aha. Und das Lustige an dem Tank ist, du bist mit dem Kopf nach unten. Weil du brauchst ja keinen Strom. Das muss nur ein Deckel drauf sein. Dann haltet das schon, gell? Wenn jetzt dann jemand vergisst, den Deckel zuzumachen, dann verdampft es. Und dann... Deswegen ist der Kopf nach unten. Ist eine Flüssigkeit. Das ist eine Flüssigkeit, glaube ich, ja. Wird nicht... Ist irgendeine Temperatur egal? Na, minus 170 Grad. Aha. Deswegen aber du bist nicht eingefroren. Ganz schön du bist vitrifiziert. Ja, aber was ist dann... Was? Ich weiß es nicht. Ich hab's das fühlt sich ja vermutlich gleich an. Also ganz ja, das fühlt sich wahrscheinlich so an, du, so wie mit einer Narkose, du bist weg und auf einmal bist du wieder da. Nur sind halt 300 Jahre vergangen. Glaube ich nicht. Es ist halt genau dasselbe wie in Ägypten die Pharaonen, die es mumifiziert haben, nur dass im Gegensatz dazu damals die Technik so weit an die Natur angepasst worden ist, dass die auch funktioniert. Aber heutzutage, du hast Stromausfälle, die Leute vergessen drauf. Du brauchst keinen Strom. Firmen gehen pleite. Das stimmt, ja. Du brauchst einen Hausmeister, der drauf aufpasst. der dann, wenn es ist, die richtige Leiche holt. Es ist eine falsche. Aber du kannst dich nicht daheim aufhalten. Glaub, in der Familie. Du musst im Serverraum, wo es kalt ist. Du musst wirklich in Tank. Du bist ja mit anderen, du teilst den Tank mit anderen. Ja, da gibt es so Dr. Who-Folgen, wo so Leute eingefahren sind, gell? Na, aber Shame. Jedenfalls, das ist ein sehr kontroverses Thema. Welche Informationen gibst du den Personen, die aufwecken sollen, wann sie die aufwecken sollen? Also sagst du, wenn meine Ehefrau gestorben ist, weil das eine depperte Waben, oder wenn... Ich mag ihn nicht. Wann wer, keine Ahnung, irgendwer Weltmeister geworden ist, oder... Ja, sobald es technisch möglich ist. Wenn es ein Medikament gibt. Erstens einmal, sobald es technisch möglich ist, wieder aufzuwecken. Ah, das ist noch gar nicht technisch möglich. Das ist ein voll angenehmes Feeling, oder? Naja, was ich jetzt gelesen habe in dem Artikel, die haben es geschafft, an Hasen, also die Leber und das Hirn von einem Hasen... Ich sage jetzt einfach einmal weiter einfrieren und wieder aufdauen. Okay, aber das ist ja ein Organ, gell? Bitte? Das ist doch ein Organ. Ja, aber nicht aber den ganzen Hosen. Den ganzen Hosen, aber das Hirn. Wenn du keinen Sauerstoff hast, bist du deppert noch. Das Hirn. Die haben das Hirn wieder aufgedaut und das hat funktioniert. Der Hase hat gehasst. Ich weiß nicht, wie man das festgestellt hat. Mhm. Wahrscheinlich haben sie EEG angeschlossen, nicht normale Hasen. Und der war wieder voll funktionstüchtig. Der Hase war wieder voll funktionstüchtig. Ja, oder war es ein Kaninchen? Ich weiß es nicht. Aber nur das Hirn, den haben sie nicht wieder eingebaut. Nein, das haben sie nicht wieder eingebaut. Ja, eben. Das war ein grausamer Schirm. Nein, gemeiner aber woher wissen die dann, dass das Hirn noch gut mit dem. Woher wissen die dann, dass das Hirn funktioniert? Nein, mit einem EEG. Aber der kann sehr viel denken. Ja, wir schon, aber er denkt, also sie haben es wieder gestartet, ob der jetzt dann was ja, aber Sinnvolles gedacht hat. Das oder? Weiß man noch nicht so genau, aber ja. Es ist zumindest einmal, du musst so sehen, die, das hat niemand gesagt, dass, alle haben gesagt, das schaffst du nie, ein Hirn wieder aufzutauen von den Hasen. Ja, aber. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Befürworter von der Chronik, was lustig ist, weil alle, denen ich das erzählt, haben sofort diese Abwehrhaltung und. Nein, mir ist das wurscht, weil das ist nun, das wird erst dann irgendwann einmal interessant werden, wenn es Middle of the Road wäre, wenn das jeder machen könnte für kleines ja. Geld. Aber momentan ist es ja, da kommt Gentechnik schon viel, viel länger und Verjüngungsmaßnahmen. Halt funktioniert. Ich glaube auch, wenn es funktioniert, ja. Aber solange das noch nicht mit am ganzen Hasen jetzt zum Beispiel gemacht worden ist. Wenn ich mir überlege, was ist denn eigentlich wichtig an uns? Außer das Hirn. Bewusstsein, ne? Ja. Aber wenn das ich jetzt denke, oder wenn mir jemand kopiert und dann macht mir jemand in 50, 100 Jahren nochmal, das ist wahrscheinlich dann ist es nicht derselbe wie ich, weil ich habe ja nichts davon. Naja, du bist ja dein Bewusstsein, wahrscheinlich hast du schon was davon. Nein, ich habe das Bewusstsein nicht mehr. Du bist ja du. Also wenn jemand aus einer Zelle von mir ein zweites Ich züchtet. Aus einer Zelle von dir, nein, das bist nicht du, das stimmt schon. Aber ja. Wenn man dein Hirn nimmt, und nehmen wir mal an, wir schaffen das so wie mit dem Hasengehirn. Mm. Nehmen wir noch einmal weiter an, dass das dann auch wirklich funktioniert, dass du dann halt so wie aufwachen, und also einschlafen und wieder aufwachen. Und dass wir inzwischen was gegen Alzheimer gefunden haben und so weiter. Beispiel. Aber ist alles in deinem Hirn? Ja, ja, alles bis aufs Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Im Moment. Weil das ist nämlich lustig, das ist schon klar. Das ist egal, weil da bist du Es gibt ja zum Beispiel in meinem Hirn, in meinem Hirngedächtnis, da gibt es ein kleines Neuron, das bist du. Ist geil, oder? Das schickt mir immer Telegram-Nachrichten. Ja, genau. Das ist gebildet worden, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann ist es immer mehr verfestigt worden und hat sich mit anderen Neuronen vernetzt. Der Biene-Cookie. Es gibt da ein kleines Titus-Cookie. Titus-Cookie-Neuron. Und da von mir gibt es Neuronen. Also das ist manifest. Das ist jetzt nicht so wie ein, der Gedanke ist höchstwahrscheinlich, man weiß es auch noch nicht wirklich, aber Gedanke höchstwahrscheinlich eine elektrische Energie. Das ist Cookies, aber polymorph. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es verändert sich. Ja, klar. Bei mir schaut es anders aus wie bei dir. Ja, sicher. Und das wächst ja sozusagen auch. Vernetzt sich mit anderen Cookies. Genau. Jedenfalls, würdet ihr euch Nein. Kryonisieren lassen? Nein. Die tust nicht, Biene? Ja, im Moment auch jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht das Bedürfnis. Weil, wenn es nämlich nicht weiß, wann ich aufwachen kann. Ich denke mal. Und für mich ist die Frage halt, was ich denn dann sage, wann ich aufwachen will. Mhm. Weil. Wann wird es spannend für mich? Ja, juhu. Oder wache ich auf? Juhu, wirst du sagen, oder? Und denk mir dann, ja, doch eine Chance da. Weiß man ja nicht. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Nein, ist sich jetzt den. Den Mehrwert. Den Mehrwert. Naja, dann lebst du halt weiter. Also du ja, aber nicht. Ich versammle ja jetzt dann da. Nein, das ist ja dann sowieso dann, wenn du ans Sterben. Ich glaube, da geht es dann auch so um die Leute, die jetzt, weiß ich, sind 25 und haben Krebsdiagnose und letal und die sagen dann, ja, bevor ihr jetzt... 500 Jahre später wirst du aufgeweckt. Genau. Wir brauchen übrigens deinen Körper nicht mehr, wir können dein Hirn in einem Computer ertragen. Dann kriegst du eine VR-Maske und dann... Zum Beispiel. Ja, aber es wäre schon cool, die Zukunft zu sehen, aber da würde ich lieber einen Dr. Who treffen. Und in der VR-Maske mit dem herumfahren. Das Wien der 30er Jahre. Ja, gut, kannst du eigentlich live gehen. Ah ja, das hier und jetzt ist auch schon ganz schön. Solange man normal gehen kann und keine Krücken braucht, Krücken sind nämlich total cool. Also nicht cool. Weiß ich nicht, das ist schwierig, gell? Wenn du sonst nicht gehen kannst und wenn die Krücken die Möglichkeit sind, dass du in die Welt rauskommst, sind sie ja ziemlich lustig. Ich trage ja momentan Krücken. Mhm. Oder Krücken tragen mich eigentlich. Ja. Und das ist total geil, weil du gehst. In die Straßenbahn, im Bus, alle stehen auf. Mhm. Aber wir haben mal gemacht, sehr nett, gell? Wir haben jetzt ernsthaft überlegt und wahrscheinlich komme ich dafür in die Hölle. Zum Glück gibt es die Hölle nicht, aber wahrscheinlich komme ich eine. Wenn ich das nächste Mal zu Weihnachten nach Kärnten fahren muss. Ja. Rücken mitzunehmen. Du musst die aber zurückgeben im Krankenhaus, oder? Nein, die kennen nicht mehr. Warum jetzt? Was? Nein, ich habe die zurückgeben müssen. Hat's Selbstbehalt. Hat es geheißen, okay. Also zu mir hat naja, weißt du, ich war ja in der Konfraternität. Ja, ist dann... Du warst in der Konfrontation, weil ich bin in der Konfrontation operiert worden. Na egal. Ja, ich habe sie nicht zurückgeben müssen. Was kann man sich unter einer Konfrontation das vorstellen? Das Krankenhaus heißt so Konfraternität. Ach so? Ja. Ui, da wird sicher viel konfratern. Viele Brüder. Und er wird sich total verhabert. Naja, wie immer, jedenfalls haben sie mich da halt narkotisiert. Und das ist jetzt die Frage, gell? Wie haben sie mich jetzt denn da eingeschläfert? Ja, haben sie die beatmet? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, der nette Herr Doktor, der mich... Mund zu machen. Nein. Der hat gesagt, es kann sein, im Aufwachraum, dass ich unangenehmes Gefühl im Gaumen habe. Das ist dann von mir und der Beatmungsmaske. Dann war ich schon dankbar, wie er gesagt hat, und der Beatmungsmaske. Ein bisschen geschmust mit dir. Nein, also ich nehme mal an, dass er mich intubiert hat. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass er mir eine endotracheale Röhre, also dass er bis in die Lunge geschoben hat. Inkubus, was? Intubieren. Weißt du, das kennst du vom Dr. House? Nö. Das ist, wenn sie dann so ein Rädel in den Hals einschieben. Ah, bitte. Ja, das ist nicht cool. Das ist die einzige sichere Möglichkeit, wie du das Aspirieren verhindern kannst. Aspirieren ist das Anatmen von Flüssigkeiten. Mehr oder weniger, dass du einen Jimi Hendrix machst. Mhm. Also an deiner eigenen Speibe ersticken. Und oder Bon Scott. AC/DC müssen wir kurz reden. Gell? Jedenfalls glaube ich aber, dass er nicht das lange Radl bis in die Lungen, sondern ich glaube, der hat es nur in Hals eingesteckt. Ich glaube auch, dass das so was ist. Ein Güdeldo oder sowas. Ja, ja. Eher. Ein Düdeldo? Güdeldo. Ein Dödel eingesteckt. Dann bin ich der große Dödel. Genau. Ja, ja. Genug Schleim geschlotzt. Ja, hast du ihn angeschaut? So großartig. Den Film geschaut. Du, Adam. Was für ein Film? Die Schleimschlotzerei. Und, das Königreich der Frauen. Genau. Großartig. Bin mir nicht sicher. Endlich hast du geschaut. Bibühnchen? Es kostet 100 Bibühnchen. Naja, jedenfalls, du, Biene... Ja. Du hast ja ein Kreuzstichchen einlegen lassen. Eben ein Kreuzstich. Ja. Weißt du, warum ich die Narkose genommen habe? Weil du Angst hast. Na ja, abgesehen davon. Zweitens einmal habe ich alle Ärzte in meinem Umfeld gefragt und Ärztinnen und die haben alle gesagt, mach die Narkose. Keiner hat gesagt, mach einen Kreuzstich. Ja. Ich habe den Kreuzstich, ich habe einmal eine Narkose gehabt bei der Mandeloperation, da war ich 19 oder so. Ja. Und ich weiß, dieses extrem grausige Gefühl beim Aufwachen, wo ich reden wollte, nicht reden habe können. Ja, aber du hast eine Mandeloperation gehabt, wahrscheinlich hast du deswegen nicht reden können. Ja, wahrscheinlich deswegen. Es hat mich fürchterlich... Vielleicht habe ich deswegen so gut lallen können, weil ich eine Knieoperation gehabt habe. Es war so ein grausiges Gefühl, ich wollte was trinken und habe das nicht äußern können, mir ist... kalt gewesen, ich habe es nicht sagen können. Es war irgendwie, ja, ganz seltsam. Es hat mich fürchterlich anzieht. Na, Biene, wie ist denn bei dir gewesen nach deiner Tonsillektomie? Na, da war es nicht so lustig. Und dann habe ich die Venenoperation gehabt und haben sie dann gesagt, dass sie einen Kreuzstich mir vorschlagen würden. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, so nett, gell? Ich ins Kreuz. Alle haben gesagt, das ist ein bisschen grausig, aber ich schaue mir das mal an. Bisschen gefürchtet habe ich mich davor. Ich habe aber dann im OP, das war sehr entspannt, diese OP-Runde. Das war eigentlich so eine Gaude fast. Der Anästhesist hat gemeint, ich soll mich da hinsetzen und nach vorne beugen und dann spritzt er mir das ein und dann bin nämlich eingegangen und habe gesagt, Cold, habt ihr es da? Dann hat er gesagt, es wird gleich ein bisschen wärmer werden. Und er hat gemeint, wenn er mal die Spritzen gibt, dann wird es von den Zehen aufwaschen langsam warm. Mm. Und er spritzt es ihm so. Und er spritzt es so, dass es halt, dass der ganze Unterkörper gelähmt ist. Aha. Sozusagen. Und er hat nicht gesagt, wie das funktioniert. Was für eine Art von Magie dahinter steckt. Nein, ich habe in dem Gespräch eine Woche davor mit einer Anästhesistin, die hat mir da so Infomaterial mitgegeben und da muss man zustimmen, welche Narkoseort man will. Und da wird das genau erklärt. Also es gibt einen bestimmten Ort im Rücken, wo es da einstechen, damit ein bestimmter anderer Ort gelähmt ist. Ja, genau. Den Hansi haben sie nichts gesagt, oder? Dem Hansi haben sie nichts erklärt. Der hat keine Ahnung gehabt. Doch, wir haben geredet. Schon. Ja, ja. Aber er hat nicht zugehört. Naja. Hast nichts unterschreiben müssen. Doch, ja, schon habe ich auch unterschrieben. Die Operation. Ja, sogar zwei Sachen nur unterschrieben. Was war das zweite? Ein Revers für die Operation, dass ich am Knie operiert werde, für die Arthroskopie. Und eben, dass ich die Vollnarkose nehme. Gibt es was Interessantes da im Internet? Nein, ich habe nur geschaut, weil die Biene hat mir was geschickt. Ah. Ja. Und es ist dann wirklich sehr schnell warm geworden. Mhm. Und ich habe aber nur ein bisschen sitzen müssen dort. Und man muss wissen, ich bin am rechten Bein hinten, ja, auf der Hinterseite bei den Venen operiert worden. Das heißt, ich habe am Bauch liegen müssen. Ja. Und zuerst habe ich sitzen müssen, dann habe ich mich hinlegen können und bin aber am Rücken gelegen. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt muss ich mich umdrehen. Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich für meinen Unterkörper nicht mehr zuständig, weil ihr habt den gelähmt, wie soll ich mich umdrehen? Und dann haben sie gesagt, naja, sie drehen den Unterkörper um, ich drehe den Oberkörper um. Das haben wir dann so gemacht. Und dann hat der gemeint, er wird mir noch ein Pölsterchen geben für den Kopf. Und dann hat er gemeint, wenn ich will, kann ich halt ein Schlafmittel haben, weil es einfach angenehmer ist. Okay. Wenn man währenddessen schläft und dann kriegt man wirklich nichts mit. Das ist wie eine Vollnarkose, nur das Aufwachen ist einfach wesentlich angenehmer, weil du wachst im OP aber auf. Du hast eine Venenoperation gehabt, das ist wahrscheinlich was anderes wie Arthroskopie, oder? Naja, sie... Das heißt, Knie aufmachen. Ja, sie schneiden da eine und ziehen da die Venen raus. Ja. Und was tun sie stattdessen eine? Nichts tun sie eine. Das war's. Die schneiden oben das und unten weg rein und die Venen ziehen sie raus. Was sind das eigentlich für Venen? Das sind so äußere Verästelungen und es soll dann in Wirklichkeit in den tiefen Venen das Blut drinnen halt. Mhm. Und die äußeren sind halt teilweise verstopft und deswegen schneiden sie es außer, beziehungsweise ziehen sie es außer. Mhm. Was danach halt bei der Heilung nicht besonders angenehm ist, weil da halt eine komplette Vene fällt. Ja. Ja. Aber bei der OP kriegt man nichts mit, schlaft man ja. Ich habe einmal kurz die Augen aufgemacht, habe den angeschaut, dann habe ich gesehen, dass er mal was in die Hand einspritzt, ja, und dann ist weitergegangen. Bei mir war das auch total lustig. Also, wie gesagt, mir haben halt alle Ärzte dazu geraten, dass wir das mit Vollnarkose machen. Und als braver Staatsbürger, als braver Österreicher tue ich das, was die Ärzte mir sagen. Weil ich bin ja nicht der Bilhaar. Und der wer? Der Bilhaar. Bilhaar. Wurscht, egal. Bilhaar. Bilhaar. Und dann hat mir die Schwester am Tag der Operation hat sie mir ein Tablett gegeben. Ich frage, was das ist. Juhu-Pulver. Das ist ein Dormicrum, habe ich gesagt, ja. Yeah. Und dann ist schon losgegangen. Dann war ich schon so ein bisschen so schwebend und so. Ich hab eine verzögerte Reaktion und Wahrnehmung gehabt, also no heavy machinery at that point. Gell? Und dann haben sie mich in den OP gebracht und dann haben meine Ärzte mir zugewunken, dann habe ich zurückgewunken. Dann haben sie mir das Knie rasiert und der das gemacht hat, der hat dabei gepfiffen und war ganz gut drauf und hat den Lehrbärsch zusammengeschissen. Das war geil. Das war wirklich so ein älterer OP-Gehilfe, also ich weiß nicht, OP-Pfleger wahrscheinlich, keine Ahnung, OP-Gehilfe, der hat halt mein Knie rasiert und mich halt vorbereitet. Der Hausmeister. Und der tut halt so arbeiten und pfeift. Was hat er gepfiffen? Lay down in the arms of someone, glaube ich. Typische Radio Wien. Radio Wien Musik, genau. Ja. Er hat ausgeschaut wie Radio Wien. So also ein bisschen 3 Tage Bart, braun gebrannter Flinsel im Ohr. Also, ja, Bodewaschel schon. So wieder Bodewaschel, so geil. Und der Gehilfe, den er zusammengeschissen hat, der war halt von der jungen Generation, gell? Kurze Haare, Tunnel im Ohr, Händel, so gepackt und Handy. So. Nein, so große Boxframed Imo Glasses hat er gehabt. Und der wollte irgendwas und dann hat der Alte gesagt, der Radio Wien mal, Scheiß brauche ich nicht, das soll sich nicht aufregen und hat halt irgendwas dann durch die Gegend gefeiert, war ziemlich cool. Ja, und dann haben sie mich, dann bin ich eingeschoben worden in OP. Dann hat der Doktor Anästhesist, der Doktor Spritze, mir noch die Hand gegeben, hat gesagt, jetzt geht's gleich los. Und dann habe ich noch gemerkt, wie mir was in die Venen gepumpt hat und dann war ich schon weg. Haben sie gefragt, ob es weh tut zwischendurch? Achso, du warst ja bewusstlos. Ich war weg. Vielleicht haben sie gefragt, aber er hat es nicht gehört. Ja, nein, ich glaube nicht, dass sie gefragt haben. Die sind, glaube ich, sehr professionell, die checken, wenn jemand weg ist, ist jemand weg. Ich habe bei der Vollnarkose, habe ich auch vorher von der Krankenschwester schon ein Dormicum bekommen. Habe dann versucht, ich habe mir gedacht, ich kann ein paar Sachen mit in OP schmuggeln. Das war mein... Was, wie alt warst du denn? 19. Was wolltest du abschmuggeln? Mein Walkman. Wieso Hasch, ich noch nie gekifft? Das haben wir ja schon besprochen. Ja, ich weiß. Aber was will ein 19-Jähriger in OP mitschmuggeln? Ich Ich habe versucht, meinen Walkman mitzuschmuggeln und meinen Tiger, das war so ein Stofftiger, den habe ich bei meinen Fiers unten versteckt. Und den Walkman habe ich die ganze Zeit, also habe ich so lange hingespult, dass ich beim Aufwachen ganzen Roses hören kann. Yeah. Das war mir ganz wichtig. Was für ein Lied? Patience. Und Sad Biene. Genau. Und dann haben sie das aber leider bemerkt. Das ist nicht so gut gegangen. Nachdem ich dann dort im Bett gesessen bin und während der mich aufgeführt hat, dieser OP-Fahrer-Hänsel, nachdem ich dort herumgeturnt habe und mit meinem Oberkörper ein bisschen herumgeschwankt bin, habe ich dann ein Gitter draufgekriegt, links und rechts am Bett. Mhm. Und haben es mir ein bisschen gesichert. Das ist, ich glaube, deswegen will ich einfach keine Vollnarkose mehr. Da hängt es mich vorher schon voll aus. Wenn man mir sowas gibt, so ein Dormikum. Ja, ich weiß nicht, das war ziemlich cool, weil im Aufwachraum, ich habe schon ein paar Mal Narkosen gehabt und es ist immer gut gegangen. Also bei allen, was halt war. Und hast du zu irgendeinem Zeitpunkt Schmerzen gehabt oder nachher? Ein paar Tage später oder irgendwann. Irgendwann stehst du ja auf den Knie, auf dem du was. Ach so, ja, nein. Ich habe schon Schmerzen halt von der Wunde, aber jetzt meinst du jetzt ja von der Narkose? Nein, schon von der Ja, Wunde. Nein, es tut schon weh. Ich habe schon Schmerzen gehabt. Aber halt einfach, weil sie halt einen Schnitt da haben, der. Und kommt da auch eine Leitung raus? Oft kommt irgendwo eine Leitung raus und. Kein Schlauch. Das reißt es dann aus, ganz schnell immer. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht zum Glück. Na, jedenfalls im Aufwachraum, ziemlich cool. Da ist dann immer kalt danach. Ja. Und ich merke halt so, man ein bisschen was von an regt sich, man wacht auf, man schaut sich um, man schaut durch die Gegend und dann kommen sie eh schon. Und dann Blutdruck messen und Fieber messen und allen Scheiß einmal messen und dann gibst du was zum Trinken. Und ich bin dann immer so herrlich neben mir. Ich finde das großartig. Das ist, so muss sich der Axl Rose fühlen. Sein ganzes Leben lang. Der jetzt übrigens bei AC/DC der Sänger ist. Und der Karl Fluch hat das ganz, ganz treffend im Standard beschrieben. Hast du das gelesen? Ja. Super, oder? Ja. Wieder. Kann das ja wieder kurze Hosen dann anziehen. Ja. Achso, nein, das ist ja der andere gewesen. Ja. Der Sänger hat eh nie eine kurze Hosen angehabt. Nein. Du meinst ein Angus Young mit der kurzen Hosen. Ja. Ja, und dann war alles cool. Ein bisschen übel war mir, aber das ist meistens. Was hat denn der Leck geschrieben im Standard? Über einen Axl? Der hat den Axl ziemlich gebasht, was ich okay finde. Also, ja, ein fertiger Typ, oder? Ja. Der Axl ist ein bisschen armer. Finde ich jetzt persönlich. Aber wenn er jetzt vor der Tür stehen würde, würde ich das wahrscheinlich auch wieder zurücknehmen. Und ich kenne ihn nicht persönlich. Also. Aber das, was ich von ihm kenne, das reicht mir schon. Ja. Der Slash ist cool. Ja. Klingt das so relativ normal sein. Normal ist gut. Das ist immer so. Ich glaube, das ist schwebend, der Begriff normal. Ich kann mich erinnern, als ich aufgewacht bin bei der Venenoperation, hat sie mein kompletter Unterkörper angefühlt, als wäre er dreimal so groß, wenn nicht viermal. Mhm. Also es ist alles wirklich so riesig mir vorkommen. Und meine Beine sind unter einer Decke gelegen. Und ich habe mir einbildet, dass mein linkes Bein so nach links außen zackt. Mhm. Und das war vollkommen unangenehm. Und ich habe es unter der Decke aber nicht gesehen. Jetzt habe ich die Schwester gebeten, dass sie mir mein Bein bitte gerade hinlegt. Und es ist aber schon gerade gelegen. Können sie mein Bein gerade legen? Dann hat sie gedacht, du bist der Boy Who Cried Wolf, oder was? Und ich habe halt gesagt, bitte können Sie mir mein Bein gerade hinlegen, das liegt irgendwie so komisch schräg nach links. Und dann hat sie die Decken runtergeholt und gedacht, es liegt gerade komisch irgendwie. Das war eigentlich sehr lustig, ja. Unpackbar. Bist du schon einmal operiert worden? Ja, als Baby. Mhm. Echt? So, als Baby? Den kostet nicht mehr. Schon so lange her. Das hat er denn gefeilt? Nein, ich habe einen Unfall bei der Geburt gehabt. Na! Ja, ich bin nicht rausgekommen und sie haben mich dann rausgeholt und. Fallen lassen. Das ist dieser blöde Witz. Wie hat dieser Torwart geheißen? Von Salzburg? Konrad. Ja, Otto Konrad. Was? Mit dem Babys kriegen. Hat so einen Witz gegeben. Warte mal, ich versuche mich zu erinnern. Ich habe den Faden verloren. Die Geburt. Da ist der Faden da. Ja, ja, ich bin nicht rausgekommen aus der Frau Mama. Und dann haben sie mich irgendwie rausgezogen und dann hat es bei mir Plexusläsion bedeutet, dass man wird bei der linken Schulter gebrochen, Schlüsselbein. Und egal. Da hat es dann, es gibt drei Nervenstränge im Arm. Da ist halt einer abgezwickt worden. Und seitdem habe ich nur zwei funktionierende Nervenstränge. Und Hast du irgendwelche Einschränkungen dadurch? Ja, ich kann bestimmte Bewegungen nicht gut machen. Und ich habe 40% weniger Stärke. Okay. In dem Arm. Voll arg. Hast du da Invaliditäts... Ja, Bundesjahr war kein Thema. Naja, und dann ist man halt lange im Krankenhaus und da wird viel gemacht. Stromstöße und so. Mhm. Ja, als Baby, ja, stimmt. Ja. Nicht das so war schön. Keine schöne Zeit. Oh, das, nein, das ist nicht schön. Jetzt war jetzt den Babywitz sicher nicht. Jetzt hast du den Babywitz. Ich glaube, ich weiß schon, wie er geht, oder? Weißt du, wie er geht? Ich glaube, es war irgendwie so mit. Ich bin da schlecht. Ein Baby fällt aus dem Fenster und der Otto Konrad fällt auf. Nein. Und alle sind glücklich und jubilieren und dann. Das war nimmt der Otto den Ball, peppelt ihn zweimal auf und macht einen weiten Ausschuss. Ja, es ist so ähnlich. Ja. Nein, es war ein bisschen anders. Ich glaube, eine Frau kriegt Drillinge und das erste Kind schießt halt so schnell aus, dass die Ärzte das nicht erfangen. Und das zweite auch noch. Und beim dritten denken sie sich, scheiße, das müssen wir jetzt irgendwie beheben, also irgendwie lösen, dass das nicht auch noch stirbt. Und dann stellen sie einen Otto Konrad hin und der Otto Konrad fängt das Baby auf, zweimal aufpeppeln, ausschießen. Okay. Ja. Okay, gut. Das war, ich weiß nicht, 1995, glaube ich, ein guter Witz. Ui. Na, vor allem, was du mit ihm gerade vorher erzählt haben und wir alle eigentlich unisono gesagt haben, dass er schlecht war. Ja. Aber ist okay, es ist immer Platz für eine Variante. Ja, es war eine andere Variante. Naja. Aber bevor es überhaupt zu Kindern kommt, muss man ja erst einmal sich verlieben. Oder? Und Frühlingsgefühle entwickeln. Ja, stimmt, es ist gerade Frühling. Heute, genau heute, jetzt um die Uhrzeit, nein, es ist schon wieder fast, ist eigentlich schon vorbei, ist das Kirschenfest. Das Kirschenfest, das hat einen japanischen Background, da gibt es Reisstampfen, Bogenschießen. ist es im Setagaya-Park, oder? Das ist auf der Donauinsel, nördlich von der Nordbrücke. Ah, weiß ich schon, da wo die Kirschbäumer stehen. Genau, das ist der Grund, warum es das Fest gibt, weil die japanische Regierung hat, der Wiener Regierung, der Stadt Wien hat 1000 Kirschbäume geschenkt. Ja, voll lieblich. Und die haben das meiste halt auf die Donauinsel gesetzt, weil sie gewusst haben, wohin. Und das Fest, das ist mir das erste Mal, wie ich zum Studieren angefangen habe, wo ich Zeit gehabt habe, aufgefallen. Und es ist mir jetzt aufgefallen, es ist immer unter der Woche. Es ist immer unter der Woche und ich habe mir das Programm vor mir liegen. Es beginnt, heute hat es begonnen, um 13 Uhr, musikalischer Auftakt mit der japanischen Schule. Begrüßung, anschließend Mochizuki-Demonstration. Reisstampfen ist das, da machen sie Reis. Und um 13 Uhr beginnt das Fest und um 16.30 Uhr hört es auf, das Fest. Na? Auf einen Donnerstag, unter der Woche, kein Feiertag. Warum saufen sie nicht? Jetzt betretenes Schweigen, aber warum gibt es denn nicht ein Hirterbierstandl oder Otterkringer? Oder Reisweinstandl. Wer weiß, vielleicht gibt es sowas. Ja. Aber es wird keiner sehen, weil keiner Zeit hat. Naja. Ich bin mir sicher, die ganze Japanologie ist da draußen. Aber ich habe so das Gefühl, die Stadt will das gar nicht. Die da machen das nur so, weil es in die japanischen Schulen stehen und deswegen machen sie das fest. Hat das nicht was damit zu tun, dass du das nur machen kannst, wenn die Kirschbäume blühen? Stimmt, ja. Und die blühen ja nicht so lange und die blühen ja eher so. Nur von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Nur von Donnerstag, nur unter der Woche. Von Donnerstag bis Freitag blühen die Kirschbäume. Kennst du, du bist ja Rockmusiker. Ey, Heavy Metal. Du bist Rockmusiker und Kinderpädagoge. Kinder, vor allem Kinderpädagoge. Ich fühl mich aber auch als Erwachsenenpädagoge. Kennst du eine Shamise? Shamise, ne? Kenn ich nicht. Was ist das? Das ist ein japanisches Gitarreninstrument mit 3 Saiten und wenn du das hörst, dann kennst du das. Das schneide ich aus. Ja, Kenny. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das so angelegt ist, dass keiner Mensch dahin geht. Ja. Aber was hat jetzt die Heavy-Metal-Musik damit zu tun? Das ist Bloody Gaga gewesen. Ja, schon. Play-Doh Gaga, la la la la. Aber warum? Bogenschießen gibt es auch noch. Bogenschießen ist cool. Tee-Zeremonie, japanische Sachen. Das ist nicht gut. Also ich habe einmal eine japanische Tee-Zeremonie gekriegt und ich habe das so wie das hat mit so. Du hast gekriegt, aber die dauert ein paar Stunden. Ja, eben das. Von Chinesen oder was? Nein, von Camp waren halt die Japaner, die haben eine Tee-Zeremonie gemacht und haben gedacht, das ist doch kein gut. Eine TCM-Zeremonie. TCM-Zeremonie. Dann haben sie meine Meridiane gesucht, mit langen Nadeln eingestochen. Dann haben sie mir Kräuter gegeben, zerstampfende Froschschenkel. Nein, das war ein grausiger Tee, der war, tut mir leid, wie ich sage. Ich habe mal einen Gast gehabt, der war voll interessant, weil es war auch ein Japaner. Ja. Und das Interessante war, der war genauso alt wie ich. Ja, aber viel schöner und jünger. Und hat genauso Karsten wie ich. Takashi hat er Karsten. Du hast nicht Kaltaschi, du hast Titus Feuerfuchs. So wie der Nestroy-Charakter. Aber übersetzt würde er so heißen wie von Taufnamen heiße. Genauso alt wie? Was, den Namen, den man nicht erwähnen darf? Ja, genau. Voldemort. Ja. Was, Waldemar? Voldemort, du hast doch Harry Potter geschaut. Da wollen wir nicht so hängen bleiben. Tom Riddle. Nein, schauen wir so einen Scheiß nicht an. Wieso nicht? So schlimm ist kleine nicht. Kinder für Babys. Ja, bitte, so schlimm ist Harry Potter nicht. Nein. Lernen Sie mal Geschichte, Harry Potter? Trivialkultur soll ich lernen, oder was? Ja, das sehen wir nicht? Mal für die Pension auf. Ja, warum nicht? Ich hab's ganz nett gefunden. Ich hab nicht viel gesehen. Nicht? Aber Voldemort kennst. Ja, kenne ich. Viggo Mortensen kenne ich. Ja, der ist super schön. Aber den kenne ich nur, weil ich mir die David Cronenberg-Filme anschaue. Das haben wir, glaube ich, auch schon einmal besprochen, wie schön der Viggo Mortensen ist. Ja. Gell? Ist wirklich so schön. Gestern habe ich einen Film gesehen mit dem Schauspieler von Die Abenteuer des jungen Indiana Jones, der Patrick Flannery, oder wie der heißt. Weiß ich nicht. Hast du nicht einen sehr, sehr schrägen Film gemacht. Bitte? Der ist doch Harrison Ford. Ja, nein, der junge Indiana Jones. Das war eine Serie Anfang der 1990er Jahre. Das war eine ziemlich coole Serie sogar. Ja. Naja, was ist Ihre Polizeirevier? Polizeirevier? An einem Schlag bei Nacht, oder was? Nein, der hat die ganze Zeit der hat mit der Matahara geschmust und der war halt im Ersten Weltkrieg. Stimmt, und Sigmund Freud und so. Genau, Sigmund Freud in Wien hat er probiert, einen Telefonapparat anzumelden. Ja, total cool. Hey, bitte. Haben wir nicht gesehen, ne? Da, aber ich großartig. Immer gerne angeschaut. Nur bitte Schokobanane her. Eine. Die bunten Smarties, die gehen nicht so gut, gell? Diese Tabletten oder was sind das? Ja, ich finde die sehr gut. Ecstasy-Dinger. Ich finde die sehr gut, aber... Das müssen wir echt einmal machen, oder? Ecstasy nehmen. Ja, nein. So Schokobrunnen und Ecstasy. Schokobrunnen. Du hast da hinten Spritzen. Damit es kann... Was habe ich da hinten? Im Essigpatsch. Also die Thrombose-Spritze. Ja, das ist ein Pen. Das kannst du ja nicht so... Das kannst du, glaube ich, nicht so einfach. Ich kriege jetzt auch wieder Pen. In zwei Wochen habe ich den Termin bei der Allergieambulanz und dann kriege ich eine neue Adrenalinspritze. Yeah, auf was bist du denn allergisch? Gegen Drogen. Nein, gegen Wespen. Oh je, du armer. Ich habe aber, bin allergisch, aber bei mir reicht es, wenn ich so ein Tabletto. Histamin-Tabletten nehme. Ach, da fällt mir auf. Ich war bei der. Da fällt mir um. Wann war es denn? Dienstag, Mittwoch? Mittwoch wird es wohl gewesen sein. Da hat Heinz Zuber seine Autobiografie vorgestellt. Ich sag nicht. Ja, genau dasselbe Stimme, wie man es kennt. Genau, ja, sicher, so. Ist ja der Heinz Zuber. Nur ist er halt ziemlich rund geworden, ja. Kugelbauer. Ja, alle werden ein bisschen dicker, bis auf den Huber. Der wird dünner. Ja. Huber habe ich gestern gesehen im Fernsehen. Da ist so um. Gravitationswellen? Nein. Wie nennt man das, was man in der Apotheke kauft, nicht nutzt? Homöopathie. Genau. Ja, und am Anfang war er total nett und dann... Der ist ja grantig geworden. Der ist aber echt grantig geworden, weil die Tussi da... Die Homöopathin. Genau, die hat da... Ja, hat halt wieder Scheiße geredet. Ja, der hat ordentlich Gas gegeben, ne? Ja, das kann ich mir gut aber vorstellen. Aber deswegen haben sie ja mal wahrscheinlich hinzitiert. Ja, das ist natürlich... Kann er gut. Aber ja, das ist halt ein großes Ding, Homöopathie fährt anständig in Österreich. Ja, so eine Menge Geld drin wahrscheinlich. Oh, aber anständig. So wie in Bier. Apotheken. Bier? So wie Bier. Im Bier ist auch viel Geld. Ist aber keine Medizin. Nein, aber manche benutzen so. Kann man sehen, wie man will. Nanu? Mikrowelle. Ding. Haben wir Besuch? Wir kaufen nichts. So. War nicht das letzte Mal die Zeugen Jehovas da oder so, wer? Stimmt, ja. Mhm. Oder die Adventisten. Nein, es waren die Jehovas, extrem aufsässige Leute. Die sind nicht abwimmeln lassen. Und naja. Wir haben keine Gesprächsgrundlage mehr, oder? Nein, der Hansi ist weg. Schneiden wir halt. Schnitt, Hansi. Schnitt. War da nur was stehen vor Nachrichtenkonsum? Ja, der wollte über Gin reden. Über Gin, ja. Ich habe extra die Karten rausgesucht. Ja, genau. Das hat er Enrico, Heinz Zuber, ja, hat ganz viele Geschichten erzählt von früher, was ja praktisch in seiner Biografie drinnen steht. Und der erzählt das halt aus dem FF so raus. Zack, zack. Und er hat bei einem Wettbewerb mitgemacht und da waren sie zu dritt und er ist beim Auftritt dieser gleich gestolpert und am Boden geflogen und dann hat er sein Lied gesungen, Rote Lippen soll man küssen, und dann haben sie ihm alle gewählt, dann hat er gewonnen diesen Wettbewerb, und da war diese ungarische Bühnenschauspielerin, mir fällt jetzt der Name nicht so wirklich ein. Wie heißt denn diese ungarische Schauspielerin? Marika Röck? Ah, na wirklich? Im Internet. Ich sage euch jetzt was, der heißeste Zeit Scheiß. Da. Und die Marika Röck sagt... Ja, der heißeste Scheiß, ich weiß es deswegen. Und die Marika Röck... Die Welt liegt unter... Nein, das war die Schwedin. Wie hat die geheißen? Ingmar Bergmann. Ah, die Nazi-Schwedin. Wie hat die geheißen? Nazi-Schwedin. Ja. Na, Sarah Leander. Darf ich meine Geschichte noch fertig erzählen? Ja. Entschuldigung. Vielleicht war sie gar kein Nazi. Der Prinz ist gestorben. Welcher Prinz? Harry. Der Nazi. Der Prinz ist gestorben. Na. Hat die New York Times gerade geschrieben. Ja, stimmt, der war im Krankenhaus. The patient formerly known as... The patient. Ich Gottes Liebe, ich komme in die Hölle. Echt, was hat er denn gehabt? Haben sie ihm kein Blut verpflanzen dürfen als... Ich weiß es nicht, ich hab's jetzt nur... Wir haben ja vorhin noch geredet von den... Ist er Scientologe? Jehova! Wo ist denn die Volksfront von Judäa? Die jüdische Volksfront? Spalter! Na, und er stolpert und singt sein Lied, Rote Lippen soll man küssen, der Enrico in seiner Jugendzeit beim Wettbewerb, irgendein Grand Prix oder was. Mhm. Und dann haben sie alle gewählt, weil er eben gestolpert ist. Und die Marika Röck war bei der Jury drin und hat dann zu ihm gesagt, junger Mann, arbeite mit allen Mitteln. Ich finde dieses ungarische Deutsch super. Es Bashtag. Ja, es Bashtag. Bad Wäsche. Da gebe ich auch diesen Wonder Prince, der war... 57. Nicht so alt. Ja. Ich wollte eigentlich nur die Gin-Karte raussuchen können. Aha. Und was hat er für Beschwerden gehabt? Krebs. Ja, warte mal jetzt. Oder? Hat nicht, wer ist jetzt vor kurzem? Ach, so viele Leute sterben. Er hat einen Krebs gehabt. Der Deutsche. Bowie. Ja, stimmt ja auch. Nein, Lemmy hat auch Krebs gehabt. Der deutsche David Bowie hat auch Krebs gehabt. Der deutsche David Bowie. Irgend so ein Osttyp. Ah, Rio Reiser? Nein. Ah, der ist schon länger tot. Der hat sich totgesoffen. Ja. Der arme Mensch. Nein, weiß ich nicht. Mm-mm. Ich habe jetzt ziemlich oft wieder an Elvis denken müssen. Manchmal, wenn die Sonne scheint und ich weiß, was ist, dann denke ich an Elvis. Ja, genau. Ich habe nämlich Elvis gedacht. Ich hab ja Facebook und ich tue ab und zu Videos posten. Und ich habe gesagt, ich tue meine 100 meiner Lieblings-YouTube-Videos Musik posten und gehe dazwischen immer zurück und tue aus meiner Timeline alles mögliche andere löschen, damit ich nur diese Musikvideos habe, dass wenn ich einmal bei einer Party bin, brauche ich mich nur einloggen und habe alle meine Musik. Jetzt schaut, alle erleuchtet, illuminated. Und da ist natürlich der Elvis Presley mit Suspicious Mind. Ja. Das ist ein sehr gutes. Super Lied, ja. Das war sein letztes Lied. Letzte Nummer 1 war das. In the Ghetto. Nein, Suspicious Mind ist schon. Ich habe einmal In the Ghetto besser gefunden, aber Suspicious Mind ist. Ich finde In the Ghetto noch immer besser. Nein. In the Ghetto. Ja, wurscht. Ich schau gerade an, was der Prinz. Schau mal an, was der Prinz gestorben ist. Prinz. Titus, suchst du uns jetzt noch irgendwie ein Thema aus, dass das so zum Abschluss ein bisschen versöhnlicher ist, oder? Ja, du. Was hast du nur Thema stehen? Kunst? Ah, das ist nicht so versöhnlich. Das kalt mal so auf. Kein Künstler. Na, willst du über die Gin-Mappe reden? Oder die Gin-Mappe. Ja, Gin. Die Mappe. Die Gin-Mappe. Über Gin. Ah ja, genau. Ich kenne vom. Naja, es ist eigentlich klar ein bisschen tragisch. Aber es ist schon so lange her, dass es schon wieder okay ist. Und zwar, ich habe euch erzählt, dass ich mir jetzt jeden Tag weiterbilde. Und das habe ich, gestern bin ich über den Gin-Artikel in der Wikipedia gestolpert. Wie schaut denn jetzt diese Weiterbildung aus? Ich tue 3/4 Stunde am Tag irgendwas lesen und irgendwas lernen, irgendwas Neues machen. Wikipedia auswendig lernen? Nein, nicht Wikipedia auswendig lernen, aber kennst du das nicht, wenn du Wikipedia einen Artikel liest? Geht von 100. ins 1000. Genau, du klickst dann halt ein paar weitere Sachen an. Ja, stimmt. Also du schaust nach Gin und dann kommt auf einmal der blau unterlegte Wortstamm Gin-Krise. Das klickst natürlich auch an, weil was der hell ist die Gin-Krise. Dann kommst du zu Wilhelm von Oranien und dann hast du das ganze Haus Oranien-Nassau. Dann kommst du zu Gloria Revolution und dann bist du irgendwann einmal in Amerika. Weißt du, was ich meine? Gloria Revolution. The Glory Revolution. Da fällt mir ein, es gibt ja ein Comeback von Albano und Romina Powers. Nur so einen. Ja, die sind auftreten. Die sind wieder zusammen, oder was? Jetzt haben sie es verkauft, wahrscheinlich mit der Tochter. Und dann stimmt, die Tochter ist seit den 90er Jahren verschwunden. Ja. Was? Ja, Tochter ist nie mehr auf. Nie mehr. Tragisch. Ach, tragisch. So tragisch wie die Romy Schneider. In Gottes Namen, das ist eine arme Frau gewesen, wie eine Biografie. Die ist ungefähr so alt worden wie der Elvis. Das war eine tragische, das war eine arme Frau. Ja, aber sie hat eigentlich, künstlerisch war sie top. Entschuldigung, die arme Frau. Am Schluss ist sie nicht mehr drum gegangen, dass diese, die Leute das machen, was sie möchte. Diese arme Frau. Naja, Alain Delon? Ja, das ist gerade deswegen, diese arme Frau. Meinst du, dass der Alain Delon so ein Pfundskerl war, oder? War er schon, aber sie ist wahrscheinlich nicht mehr drüber weggekommen, dass es nicht hingehört hat mit den beiden dann. Ich glaube, der war ein bisschen ein Arschloch. Weil nächster Mann war ja dann Harry Mayne. Wie der sich auskennt. Der hat er dann selbst umgebracht. Der war aber eigentlich. Wenn es um Klatsch und Tratsch geht und so Bildzeitungen, glaube ich, kennen sie euch perfekt. Das eigene Kind hat sie am Brigitte hast du am Zaun aufgespießt. Ja, so tragisch, der David. David. Nein, David, das ist der Sohn von dem gewesen, oder? Sie hat David gesagt. Also David gesagt, okay. Na, jedenfalls, na, dieser Harry, der war ja voll, der hat sich in die Talkshows dieses Landes hat er sich ja fertig gemacht, die arme Frau. Na, dann diese, ja, sie hat, also wirklich, mir hat es sehr leid getan, wie das Heinrich Böll, Bildnis mit, wie geht das, Dame? Keine Ahnung. Ist ein bekanntes Buch und sie hat die Hauptrolle gespielt und hat ganz viel, sie hat mit ihm in Kontakt treten wollen und hat ihm ganz viele Briefe geschrieben. Und hat sie dann immer ausfälliger geworden, aber sie hat eigentlich keinen einzigen Brief abgeschickt von den Briefen. Weil es, ja, weiß nicht. Weil sie so ausfällig geworden ist? Nein, ich weiß nicht. Es hat irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was da der Grund war. Wie sind wir jetzt auf die. Romy Schneider gekommen. Romy Schneider. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie passiert. Es ist ihr wollt nicht über die Gin-Karten reden, also ist mir wurscht, ich mach's einfach zu, es reicht mir jetzt. Hast du jetzt irgendwelche Infos für uns von Prince? Nein. Ah. Steht also wegen der Gin, genau, die Gin-Krise nur, was erzähle ich das nächste Mal einfach, weil jetzt habe ich schon selber ein bisschen eine Gin-Krise. Das Glas ist schon wieder leer. Schon wieder, meinst du nicht? Ja, weil da ein bisschen mehr Zutz drauf ist, du. Ja, aber es ist eh ganz okay, so zeitmäßig schauen wir gut aus. Für mich bleibt noch das letzte Wort. Auf Wiedersehen, lieber Titus. Tschüss. Auf Wiedersehen, liebe Biene. Wiedersehen. Ich bin der Hansi und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder. Singt um uns am Samstag. Singt um uns am Samstag.